Aufgabe 4D. 1. O, B, I. 2. B, A, Y, E, R. L, E, V, E, R, K, U, S, E, N. 3. B, M, W. 4. U, M, W, E, L, T, Z, O, N, E.